Wenn der Osten kommt, das war die neue EP. Zieht euch die Tracks rein, wir sagen Ade. Wenn ich wir wäre, dann da, wir bringen die Szene nach oben. Wir dichten unsere Reime, als wären wir Philosophen. Basteln unsere Strophen, so wie ein Sokrates. Zeile an Zeile, unser Part wird sowieso perfekt. Deutscher Rap ist ein Spiel und wir haben das Game in der Hand. Das ist Rap mit Verstand, das ist bei uns Programm. RMO, wir bleiben weiter lyrisch standhaft. Nein, ich drücke nicht ab, weil ich keine Gun hab. Wir sind gepanzert, so gesehen und disbar. Wir rappen mit Stolz, damit ihr es wisst, ja? So Leute, das war's dann, wir hauen erstmal rein. Pumpt unseren Sound und zieht ihn euch rein. OSDN, RMO for life, die EP ist raus. Also haut da rein.